Seit Wochen tobt der Kampf um die rote Wolga-Metropole. Luftwaffe zerhämmert in pausenlosen Einsätzen die Widerstandsnester. Zahllose Batterien der Artillerie zermürben den zähen Verteidigungswillen des Feindes. Unaufhaltsam schreitet der Kampf dieser schwer zerschlagenen Stadt weiter. Der Träger dieses Kampfes ist der deutsche Infanterist. Er, der namenlose Held unserer großen Siege, liegt seit Wochen im Kampf. Seine Waffen, die Handgranate und das Gewehr, entscheiden hier den Besitz von Straßen und Häusern. Der Einbruch in die Barrikaden, in die tief verzweigten, vielgliedrigen Feldbefestigungssysteme im Vorfeld der Stadt sind seine schlachtentscheidenden Taten. Die Luftwaffe bereitet vor, Artillerie unterstützt. Aber nehmen und erobern ist die letzte Aufgabe des Einzelkämpfers der Infanterie.